Offenbarung unter anderem auch als Heilsgewissheit beschreiben. Und auch wenn du vielleicht mit dem Begriff selbst nicht viel anfangen kannst, hat sich jeder von uns schon einmal die Frage gestellt, ob er wirklich gerettet ist und in den Himmel kommt. Und diese Frage ist nicht nur berechtigt, sondern sie ist wahrscheinlich mit die wichtigste Frage, die sich ein Mensch in seinem Leben stellen kann. Und weil diese Frage kein neues Phänomen unserer Zeit ist, sondern die Menschen schon immer beschäftigt hat, ist es auch wenig verwunderlich, dass die Bibel eine ganze Menge zu diesem Thema zu sagen hat. Es gibt auch Leute, die große Vorbehalte gegen eine solche Gewissheit des Heils haben, weil sie die Befürchtung haben, dass so eine Heilsgewissheit nur dazu führt, dass wir uns in einer falschen Sicherheit wiegen und uns nicht mehr darum kümmern, ernsthaft so zu leben, wie Gott es von uns in seinem Wort fordert, weil wir ja bereits gerettet sind. Nach dem Motto, einmal gerettet, immer gerettet. Trotz dieser ernstzunehmenden Sorgen und Befürchtungen ist das Zeugnis der Schrift eindeutig, wenn sie aufzeigt, dass wir bereits heute im Hier und Jetzt eine felsenfeste Sicherheit darüber haben können, dass wir Gottes Kinder sind und uns nichts von Gottes Liebe in Jesus trennen kann. Viele dieser Aussagen der Schrift kennt ihr sogar auswendig, weil sie zu den bekanntesten und kostbarsten Verheißungen Gottes gehören. Zwei davon finden wir im Römerbrief, wo Paulus Folgendes sagt in Römer 8, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und zwei Kapitel später sagt Paulus dies: Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und eine weitere Stelle haben wir eben schon von Aline gehört in der Textlesung, wo Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Und trotz all dieser wunderbaren Verheißungen und Versprechen Gottes ist es dennoch so, dass wiedergeborene Christen oft mit großen Sorgen und Zweifeln kämpfen und ernsthaft in Frage stellen, ob sie gerettet sind. Diese Sorgen und Zweifel können verschiedene Gründe und Auslöser haben. Da ist zum einen Satan, der Teufel, der in der Offenbarung als der Ankläger oder Verkläger der Brüder bezeichnet wird, der schon im Garten Eden Gottes zuverlässige Wort in Frage gestellt hat mit den Worten, hat Gott wirklich gesagt? Punkt, Punkt, Punkt. Und genau das ist auch heute noch seine Strategie. Er stellt Gottes Wort in Frage und möchte letztendlich immer, dass wir Gott unser Vertrauen entziehen und nicht seinem Wort, sondern vielmehr vielleicht unseren eigenen Erfahrungen, unseren Gefühlen oder den Umständen vertrauen. Aber der Ankläger der Brüder hat nur deshalb so viel Erfolg in der Gemeinde, weil es auch in wiedergeborenen Christen noch innewohnende Sünde gibt. Die Macht und die versklavende Herrschaft der Sünde ist zwar in uns gebrochen, aber die Gegenwart selbst der Sünde bleibt bittere Realität, bis Jesus wiederkommt. Und so ist es nicht nur Satan, sondern unsere eigene Sünde, die uns dazu verleitet, Gott und seine Verheißung in Frage zu stellen und unsere Rettung zu bezweifeln. Wir haben zwar gelesen in der Bibel, dass Jesus für Sünder gestorben ist, aber unsere Sünde, meine Sünde und mein Versagen ist doch zweifelsohne zu groß, als dass Gott mich wirklich lieben kann, als dass er mir vergeben kann, anderen vielleicht, aber mir. Aber es ist nicht nur Satan und unsere Sünde, die uns dazu führen, unser Heil zu hinterfragen, sondern manchmal sind es auch die Worte und Handlungen von anderen Menschen, die zum Ausdruck bringen, dass wir so leben müssen wie sie, wenn wir wirklich gerettet sein wollen. Wir kennen solche Botschaften zum Beispiel von den Mormonen oder von den Zeugen Jehova, die bei uns an der Tür klingeln und Traktate verteilen. Bei Johannes war das damals sehr ähnlich. Es gab eine Gruppe von Menschen, die ursprünglich Mitglieder in den Gemeinden gewesen waren, sich dann aber getrennt hatten, weil sie gewisse Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens über Bord geworfen hatten. Dabei ging es offensichtlich um ganz wesentliche Fragen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Gott nicht nur Mensch war, sondern auch Gott. Und obwohl diese Leute nicht mehr zu den Gemeinden gehörten, hatten sie dennoch Kontakt zu den Gemeindegliedern und sie versuchten, sie von ihren falschen Lehren zu überzeugen. Die Konsequenz und Folge war, dass die Gläubigen in diesen Gemeinden zum Teil stark verunsichert waren, weil diese falschen Lehrer ihnen letztlich zum Ausdruck brachten, dass sie gar keine wahre Gemeinschaft mit Gott hatten und auch nicht wirklich gerettet waren. Und es ist in genau dieser Situation, dass Johannes den ersten Johannesbrief geschrieben hat, um die Christen im Glauben zu stärken und zu ermutigen und um sie davor zu bewahren, den falschen Lehrern Gehör und Glauben zu schenken. Und was Johannes im zweiten Kapitel deutlich macht, das wir uns heute anschauen, ist, dass unser Heil durch wahre Liebe und wahre Lehre zum Ausdruck kommt. Wahre Liebe und wahre Lehre sind der Ausdruck unseres Heils. Diese Zusammenfassung dient auch gleichzeitig als Gliederung für die Predigt. Den ersten Punkt, dass wahre Liebe ein Ausdruck unseres Heils ist, sehen wir in den Versen 3 bis 17, Kapitel 2. Johannes schreibt hier Folgendes. Er fragt, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jene alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben. Johannes kommt in diesem Abschnitt ziemlich schnell auf die Frage der Heilsgewissheit zu sprechen, wenn er in Vers 3 fragt, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen oder dass wir Gott erkannt haben? Offensichtlich war das eine brennende Frage in den Gemeinden. Und Johannes meint genau das Gleiche, wenn er in Vers 5 und 6 davon spricht, was es bedeutet, in Gott zu sein und zu bleiben. oder wie es die Neue Genfer Übersetzung sagt, mit Gott verbunden zu sein. Das, was uns sicher machen kann, Gott zu kennen und mit ihm verbunden zu sein, so Johannes, ist wahre Liebe. Aber was genau ist wahre Liebe? Ich habe die Bild-Zeitung nie abonniert, aber auf meinem Weg zur Schule damals in Berlin, in der U-Bahn und in der S-Bahn und im Bus, habe ich oft die erste und letzte Seite bei den Mitreisenden gesehen. Und da gab es immer ein kleines Comic mit der Überschrift Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Und jeden Tag wurde der Satz anders fortgesetzt. Da stand dann zum Beispiel, Liebe ist verführerisch oder Liebe ist der Klang ihrer Stimme oder Liebe ist, wenn du Schmetterlinge im Bauch hast und dich fühlst, als ob du schwebst. Und dazu gab es dann immer ein entsprechend drolliges Bild. Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann werden wir schnell feststellen, dass Menschen Liebe und wahre Liebe sehr unterschiedlich definieren und dass keine Einigkeit darüber besteht, was sie genau ausmacht. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, werden wir schnell feststellen, dass Liebe auf sehr unterschiedliche Weise beschrieben und dargestellt wird. Wir sehen Gottes Liebe zum einen in der Schöpfung. Dann sehen wir Gottes Liebe, sehen wir ihren Ausdruck im menschlichen Miteinander und ganz besonders in der Ehe. Das sehen wir ganz besonders im Hohelied der Liebe, ein ganzes Buch, was nur dieser Liebe gewidmet ist. In Johannes 3, Vers 16 heißt es dann, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann kennen wir natürlich Paulus' Lobgesang auf die Liebe im Korinther 13, im 1. Korinther 13, der anschaulich beschreibt, was wahre Liebe bedeutet. Was kann Johannes dem noch zufügen? Wenn Johannes hier in diesem Kapitel von wahrer Liebe spricht, dann hat er primär drei Aspekte vor Augen. Da ist zum einen die Liebe zu Gott und zu seinem Wort. Da ist zweitens die Liebe zu den Geschwistern. Und da ist drittens die Abwesenheit von Liebe zur Welt. Erstens die Liebe zu Gott und seinem Wort. Zweitens die Liebe zu den Geschwistern. Und drittens die Abwesenheit von Liebe zur Welt. Diese erste Liebe, die Liebe zu Gott und seinem Wort, die sehen wir in Vers 3 bis 6. Ich lese das nochmal. Johannes fragt, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Johannes sagt hier in diesen Versen, dass wir Gewissheit über unseren Glauben und unsere Rettung haben können, wenn wir aufgrund unserer Liebe zu Gott seine Gebote befolgen und uns nach seinem Wort richten. Er sagt nicht, dass wir uns selber retten können, wenn wir Gottes Gebote befolgen, aber er sagt, dass unsere Rettung dies zur Folge und als Konsequenz hat. Andersherum ausgedrückt stellt Johannes klar, dass es am Ende völlig egal ist, was wir behaupten und sagen, wenn unser Verhalten und Tun eine ganz andere Sprache spricht. Das heißt, ich kann zwar behaupten, dass ich Gott kenne und dass ich gerettet bin, aber wenn ich Gottes Gebote breche und ignoriere, dann, sagt Johannes, bin ich ein Lügner, der Gottes Wort keinen Raum in seinem Leben gibt. Das ist erstmal ziemlich starker Tobak, aber ein Tobak, den wir heute genauso wie die Christen damals hören müssen und den wir uns zu Herzen nehmen müssen. Johannes sagt in Vers 6 noch einmal, dass wir als Christen regelrecht dazu verpflichtet sind, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und aus den vorigen Versen, die wir im ersten Johanneskapitel gelesen haben vor zwei Wochen, geht hervor, dass Johannes hier nicht von Perfektion und Vollkommenheit spricht, weil er mehr als deutlich gemacht hat, dass wir schuldig werden, dass wir versagen und dass wir das stellvertretende Sühneopfer von Jesus brauchen. Es gibt aber, und das macht er hier deutlich, einen gravierenden Unterschied zwischen Menschen, die behaupten, Christen zu sein und dennoch in der Dunkelheit leben, und Menschen, die nicht nur behaupten, Christen zu sein, sondern auch das Herzensanliegen haben, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Jesus hat das auf ähnliche Art und Weise deutlich gemacht, wenn er die Menschen, die ihm nachfolgen wollten, dazu aufgerufen hat, die Kosten zu überschlagen und täglich ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Johannes ist mit diesen Worten zum einen auf die falschen Lehrer eingegangen, zum anderen ging es ihm vor allem aber auch darum, die Gläubigen davor zu warnen, den gleichen Fehler zu machen, und er wollte sie stattdessen im wahren Glauben stärken. Und das müssen auch wir heute Morgen hören. Du kannst dich 10-mal für Jesus entschieden haben und dein Leben lang auch ein getauftes Mitglied sein, das regelmäßig an allen Gottesdiensten teilnimmt und dennoch in der Verdammnis enden, weil du gleichzeitig in der Dunkelheit lebst und Gottes Gebote nicht befolgst. Deshalb sollten diese warnenden Worte von Johannes die Konsequenz haben, dass wir uns ernsthaft fragen, ob es uns tatsächlich darum geht, von Herzen Gottes Gebote zu befolgen. Und wir sollten uns das nicht nur selber fragen, sondern auch die Menschen, die uns am besten kennen. Das kann der Ehepartner, das können die Eltern, die Geschwister, die Kinder oder auch ein Bruder oder eine Schwester des Vertrauens aus der Gemeinde sein. Es ist nämlich so, dass wir in der Gemeinde nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern auch für unsere Brüder und Schwestern tragen, die mit uns Glieder am Leib Christi sind. Wenn du also erlebst und mitbekommst, dass ein Gemeindeglied Gottes Gebote wiederholt mit den Füßen tritt, ohne irgendwelche Anzeichen von Reue und Umkehr, dann darfst du nicht lieblos und gleichgültig zuschauen, wie er oder sie sich und anderen nachhaltigen Schaden zufügt, sondern du solltest alles daran setzen, diese Person aus und in Liebe zu warnen und für ihn oder sie zu beten. Das sind wir einander schuldig, liebe Geschwister. Und wir alle, und da schließe ich mich genauso mit ein, wir brauchen die liebevolle Korrektur des anderen, weil wir selber unserer eigenen Sünde, unserem eigenen Versagen gegenüber blind werden können. Und damit sind wir letztlich schon beim zweiten Aspekt von wahrer Liebe, der Liebe zu den Geschwistern. Wir sehen das vor allem in Vers 7 bis 14. Johannes sagt hier, liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Johannes bezieht sich hier auf das Gebot der christlichen Nächstenliebe, das wir im Johannesevangelium 13 nachlesen können, wo Jesus Folgendes zu seinen Jüngern sagt. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dieses Gebot ist deshalb alt, weil es die Adressaten, den Leuten, den Johannes schreibt, dass die es schon damals gehört hatten, als sie zum Glauben gekommen waren, ganz am Anfang. In dieser Hinsicht erinnert Johannes sie lediglich an das Gebot, das sie schon von Jesus kannten. Doch Johannes kann gleichzeitig sagen, dass es auch ein neues Gebot ist, weil es ständig in neuen Liebeswerken verwirklicht werden muss, zu denen uns Gottes Gnade befähigt. Die Situation war offensichtlich, wie wir in Vers 9 lesen, dass es Leute gab, die von sich behaupteten, im Licht Gottes zu leben, aber gleichzeitig andere Geschwister hassten. Johannes macht deutlich, dass solche Menschen in Wirklichkeit noch immer in der Finsternis und damit verloren sind. In den Versen 10 und 11 bringt Johannes dann erneut auf ähnliche Art und Weise das Gleiche zum Ausdruck, wenn er sagt, dass derjenige, der seine Geschwister liebt, im Licht bleibt und es in ihm nichts gibt, was ihn oder andere zum Stolpern bringen kann. Derjenige, der auf der anderen Seite seinen Bruder hasst, lebt offensichtlich in der Finsternis und ist orientierungslos, weil ihn die Finsternis blind gemacht hat. Was wichtig ist an dieser Stelle festzustellen, ist, dass es für Johannes keine neutrale Grauzone gibt, so wie wir es vielleicht gerne hätten. Nach dem Motto, da sind Geschwister in der Gemeinde, mit denen ich gut kann und die ich wirklich von Herzen liebe. Und dann gibt es da andere, die völlig anders sind als ich, mit denen ich wenig anzufangen weiß und mit deren Ansichten ich ehrlich gesagt meine lieben Probleme habe. Hassen tue ich diese Geschwister natürlich nicht, aber lieben, naja, ist ein bisschen starkes Wort. So wie es Johannes hier in dieser Stelle feststellt und beschreibt, gibt es diese dritte Option nicht. Dabei geht es nicht darum, dass du jeden Bruder und jede Schwester in der Gemeinde genauso gut kennst und mit allen gleich eng befreundet bist. Das ist überhaupt nicht möglich. Und das meint Johannes hier auch nicht. Worum es Johannes stattdessen geht, ist, dass wir ein herzliches Miteinander mit allen Geschwistern am Leib Christi haben, dass wir niemanden meiden oder schlecht über ihn oder sie reden und stattdessen bereit sind, unser Leben für sie zu lassen, so wie Jesus es selber getan hat und in Johannes 15 gesagt hat. Macht solche Liebe die Beziehung zu deinen Geschwistern in der Gemeinde aus? Oder ist es eher so, wie Johannes sagen würde, dass du manche Geschwister hasst, anstatt sie zu lieben? Und es ist an dieser Stelle, dass Johannes seine Adressaten erneut an die göttlichen Wahrheiten erinnert, wenn er Folgendes sagt. Er sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Es gibt verschiedene Vermutungen darüber, weshalb Johannes die Zuhörer auf diese Art und Weise anspricht. Wenn er drei verschiedene Anreden verwendet, er wendet sich zum einen an sie als liebe Kinder, dann an die Väter und an die jungen Leute. Aus Zeitgründen werde ich heute Morgen nicht näher darauf eingehen, aber das Entscheidende ist, dass die Aussagen, die Johannes hier macht, letztlich auf jeden Christen zutreffen. Johannes stärkt ihre und unsere Zuversicht, wenn er uns daran erinnert, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir den kennen, der von Anfang an da war, dass wir den Vater kennen und dass wir in Jesus stark sind, dass Gottes Wort in uns bleibt und wir den Bösen überwunden haben. Das ist die herrliche Realität des Evangeliums für jeden von uns, der glaubt. Wahre Liebe zeigt sich aber nicht nur in der Liebe zu Gott und den Geschwistern, sondern drittens auch in der Abwesenheit von Liebe zur Welt. Es ist die Abwesenheit von Liebe zur Welt, die wahre Liebe kennzeichnet. Wir sehen das in den Versen 15 bis 17. Johannes sagt hier, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben. Auf den ersten Blick scheinen diese Aussagen im Widerspruch zu dem zu stehen, was Jesus in Johannes 3, Vers 16 sagt, wo er deutlich macht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie kann es sein, dass Gott diese Welt liebt, aber dass wir diese Welt nicht lieben sollen? Um dieses scheinbare Dilemma zu lösen, müssen wir uns bewusst machen, dass ein und dasselbe Wort verschiedene Bedeutung haben kann. In unserer eigenen Sprache denken wir da vielleicht besonders schnell an die sogenannten Teekesselchen, bei denen ein und derselbe Begriff sehr unterschiedliche Bedeutung hat, wie zum Beispiel das Wort Bank, das zum einen eine Sitzgelegenheit, aber auch ein Geldinstitut sein kann. Aber es kann auch viel subtiler sein. Wenn ich zum Beispiel sage, dass ich den Fußball liebe, dann wisst ihr, dass ich allgemein vom Fußballsport oder vielleicht von Bayern München rede. Wenn ich aber in Anspielung auf die jüngsten Korruptionsaffären der FIFA sage, dass Fußball total korrupt ist, dann versteht ihr automatisch, dass ich vom professionellen Fußball und nicht von der Sportart an und für sich spreche. Und das Gleiche sehen wir hier in Vers 15. Wenn Johannes davon spricht, dass wir die Welt nicht lieben sollen, dann spricht er von der sündigen, von der gefallenen Welt, die in Rebellion gegen Gott ist. Diese Welt sollen wir nicht lieben. Wenn Jesus in Johannes 3, Vers 16 hingegen davon spricht, dass Gott die Welt geliebt hat, dann scheint Gott von der Welt als seiner ursprünglich guten Schöpfung zu sprechen und insbesondere den Menschen, die seiner Rettung bedürfen. Und daher ruft Johannes uns hier keineswegs dazu, die Menschen in dieser Welt zu meiden oder gar zu hassen. Unsere Liebe gilt nach wie vor den Menschen dieser Welt genauso wie Gottes Liebe. Johannes erklärt in den folgenden Versen genau, was er meint, wenn er sagt, dass wir unser Herz nicht an das hängen sollen, was zur Welt gehört. Womit er Folgendes meint: Die Gier des selbstsüchtigen Menschen, immer mehr zu haben oder das zu haben, was andere haben, begehrliche Blicke und das Angeben mit Macht und Besitz. Diese Dinge haben in unserer Welt große Bedeutung. Das sehen wir jeden Tag auf der Arbeit, auf der Straße, in der Schule, im Fernsehen oder auch im Internet. Und genau deswegen ruft Johannes uns dazu, anders zu sein und diese Dinge nicht zu lieben, weil, wie er in Vers 15 klarstellt, diese Liebe nicht mit der Liebe des Vaters vereinbar ist. Jesus selbst hat es in der Bergpredigt wie folgt ausgedrückt. Er hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn du dich ernsthaft fragst, ob du Gott kennst und ob du gerettet bist, dann sagt Johannes hier an dieser Stelle, dass sich das darin ausdrückt, dass du die Wege dieser sündigen Welt verabscheust und meidest, anstatt sie zu lieben, weil es sonst keinen Platz in dir für die Liebe des Vaters gibt. Andersherum ausgedrückt, gibt es keinen Platz für die Liebe zur Welt in dir, wenn die Liebe des Vaters in dir ist. Und was Johannes hier sagt, hat im Übrigen nichts mit Askese oder mit dem Klosterleben zu tun. Der völlige Verzicht auf Genuss und der totale Rückzug aus dieser Welt ist ein riesiges Missverständnis und eine Perversion der Schrift, die nichts mit der Bibel zu tun hat. Johannes sagt nicht, dass wir das gottgeschaffene und gottgewollte Leben nicht genießen dürfen, aber er stellt klar, dass Egoismus, Stolz und Gier nicht der Weg Jesu und daher auch nicht unser Weg sein können. Und dann schließt Johannes diesen Abschnitt mit dem kostbaren Versprechen in Vers 17, dass diejenigen, die so handeln, wie es Gott gefällt, für immer leben werden. Und das ist die Verheißung, die dir und die mir gilt, heute Morgen. Wenn wir Jesus nicht nur mit unseren Lippen bekennen, sondern unser Leben auch von wahrer Liebe zu Gott und seinem Wort, den Geschwistern und der Abwesenheit von Liebe zur Welt geprägt ist, dann dürfen wir die feste Zuversicht haben, dass wir für immer und ewig in Gottes herrlicher Gegenwart leben dürfen. Und das bringt uns zum zweiten und letzten Punkt der Predigt. Johannes macht in den Versen 18 bis 27 deutlich, dass unser Heil nicht nur durch wahre Liebe, sondern auch durch wahre Lehre zum Ausdruck kommt. Unser Heil zeigt sich durch wahre Lehre. Johannes sagt hier Folgendes: Kinder, und damit meint er alle, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solcher Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Leute nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Euch aber hat der, der heilig ist, seine Salbung gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch nicht den Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und das ist das Versprechen, das er uns gemacht hat, das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irre zu führen. Denkt daran, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, die Salbung, mit der ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie sie es euch gelehrt hat. In diesen Versen lernen wir Näheres über die Situation in den Gemeinden, den Johannes diesen Brief schreibt. Johannes spricht seine Zuhörer erneut liebevoll als seine Kinder an. Und er macht ihnen bewusst, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Auch wenn Johannes und viele Jünger damals eine baldige Rückkehr Jesu erwarteten, können wir ganz allgemein sagen, dass sich der Ausdruck die letzten Tage auf die Zeit zwischen Jesu Tod und Auferstehung und seinem zweiten Kommen bezieht, das jederzeit geschehen kann, wie die Bibel sagt. Johannes kommt dann erneut auf die falschen Lehrer zu sprechen, die er sogar als Antichristen brandmarktet, weil sie anti, also gegen Christus sind und ihn ablehnen. Vermutlich haben sie Jesus nicht als Person abgelehnt und bestritten, dass es ihn gegeben hat, sondern als Sohn Gottes. Mir ist klar, dass es zum Thema Antichrist bei einigen von euch bestimmt zahlreiche Fragen gibt, und das ist auch gut so. Aber aus Zeitgründen werde ich heute Morgen auch darauf nicht im Detail eingehen, aber das ist ein gutes Gespräch beim Mittagessen oder auf dem Nachhauseweg. Nur so viel werde ich sagen, der Begriff Antichrist erscheint im Neuen Testament nur 4-mal. Und das auch nur hier im 1. und 2. Johannesbrief. Daneben gibt es den sogenannten Mensch der Bosheit und den Sohn des Verderbens, von dem Paulus im 2. Thessalonicher spricht. Und Jesus selbst spricht auch von falschen Christussen im Matthäus-Evangelium 24. Was diese Schriftstellen zusammengenommen zu sagen scheinen, ist, dass es am Ende der Zeit einen ultimativen Antichristen geben wird, aber davor viele Antichristen, so wie es Johannes hier deutlich macht. Die Reformatoren haben zum Beispiel damals den Papst als den Antichristen bezeichnet oder als einen Antichristen bezeichnet, weil er Jesu vollbrachtes Werk letztlich nicht als ausreichend dargestellt hat und gesagt, es bedarf noch anderer Werke. Johannes erklärt hier in diesem Abschnitt, dass diese Antichristen einst Mitglieder der Gemeinde waren, dann aber ausgetreten sind und dadurch gezeigt haben, dass sie nie wirklich dazugehört haben und verloren waren. Und jetzt macht Johannes in Vers 20 einen wichtigen Unterschied und Kontrast deutlich, wenn er sich an die Gläubigen wendet und sagt, dass sie im Gegensatz zu den Antichristen von dem Heiligen gesalbt worden sind und sie alle dadurch Erkenntnis haben. Es war offensichtlich so, dass die Antichristen mit besonderen geistlichen Erlebnissen angegeben haben und den Eindruck vermittelten, dass nur sie die wahre Erkenntnis hatten. Und Johannes macht deutlich, dass das absoluter Humbug ist. Und er erinnert die Christen daran, dass sie alle von dem Heiligen gesalbt sind und dass sie daher Erkenntnis haben. Johannes sagt das Gleiche nochmal in Vers 27, wenn er sie daran erinnert, dass die Salbung, die sie von ihm empfangen haben, in ihnen bleibt und sie es im Hinblick auf die falschen Christusse nicht nötig haben, dass sie jemand lehrt, weil sie die Salbung selbst über alles lehrt. Und die Salbung, von der hier die Rede ist, scheint sich sowohl auf den Heiligen Geist als auch auf das Wort Gottes zu beziehen. Ein Theologe hat diese Salbung wie folgt beschrieben. Er sagt, die Salbung ist in der Tat das Wort Gottes, aber nicht als das Wort, das rein äußerlich verkündet wird, sondern als das Wort, das durch den Heiligen Geist innerlich im Herzen empfangen wird und weiterhin wirkt. Johannes sagt den Christen, dass sie sich von den falschen Lehrern nicht verrückt machen lassen sollen, weil sie ja selber mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, der durch Gottes Wort in ihnen wirkt und sie lehrt. Sie sind daher in keiner Weise auf die Antichristen oder ihre Lehre angewiesen. Das beste Gegenmittel bei falscher Lehre ist laut Johannes das innere Annehmen des Wortes Gottes, so wie es durch den Heiligen Geist angewandt und bestätigt wird. Und das ist auch für uns heute im Jahre 2015 in Frankenberg von großer Bedeutung. Auch wenn ich keine Antichristen kenne, die einst Mitglieder unserer Gemeinde waren, ist falsche Lehre dennoch nach wie vor eine sehr reale Bedrohung für die Gemeinde, heute genauso wie damals. Es wäre naiv und leichtsinnig anzunehmen, dass wir dieses Problem heute nicht mehr haben. Es gibt ganz offensichtliche Formen von falscher Lehre, wie das zum Beispiel bei den Mormonen oder Zeugen Jehova oder den Allversöhnern ist. Aber dann gibt es auch viel subtilere Formen von falscher Lehre, wie zum Beispiel das Wohlstandsevangelium. Das es vorwiegend aus den USA leider auch zu uns hierher geschafft hat und viele unwissende Christen durch das Internet, durch Fernsehsendungen und Bücher in die Irre führt. Daneben gibt es andere Prediger und Lehrer, die Jesus vorwiegend oder ausschließlich als unseren Freund und Vorbild darstellen, anstatt über ihn zu reden als unseren Herrn und Retter. Oder aber das Thema Sünde primär ausklammern und nur von diesem Leben und nicht auch von der Ewigkeit sprechen. Es gibt andere Redner, die den Eindruck vermitteln, als hätte uns Gott nicht primär zu seiner Ehre geschaffen, sondern als würde Gott existieren für uns, um uns glücklich zu machen. Wir brauchen aufgrund dieser Dinge nicht in Panik zu verfallen, aber wir dürfen diese ernste Bedrohung auch nicht ignorieren oder leugnen, weil wir sonst Gefahr laufen, selber Opfer zu werden. Und daher ist es wichtig, dass wir alle Gottes Wort unter Einwirkung des Heiligen Geistes regelmäßig lesen und studieren, weil Gott uns dadurch die Wahrheit lehrt und weil er uns in die Lage versetzt, gesunde Lehre von falscher Lehre zu unterscheiden. Das ist sehr lieb, vielen Dank. Und das ist auch der Grund, weshalb Johannes seine Zuhörer in Vers 25 erneut zu großer Standhaftigkeit aufruft, wenn er Folgendes sagt. Er sagt, lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und dem Vater verbunden sein. Und das ist das Versprechen, das er uns gemacht hat, das ewige Leben. Johannes ruft seine Zuhörer damals und uns heute dazu, an der wahren Lehre des Evangeliums festzuhalten und uns durch nichts davon abbringen zu lassen. Wenn wir das tun, so sagt Johannes, dann bleiben wir in Gott und werden das verheißene ewige Leben erben. Dieses Festhalten am Evangelium wird auch als Ausharren der Heiligen bezeichnet und beschreibt einen ganz wichtigen Teil des christlichen Lebens. Wahres Christsein im biblischen Sinne zeichnet sich nicht nur durch eine Bekehrung, sondern auch durch das Festhalten am Evangelium und durch unser Wachsen in Gnade aus. Das ist das, was die Bibel auch als Heiligung bezeichnet. Aber auch dieser Teil, unsere Heiligung, basiert auf Gottes Gnade, weil Christus nicht nur derjenige ist, der uns rettet, sondern auch der, der uns heiligt und festhält, sodass uns niemand aus seinen Händen reißen kann. Bist du gerettet und kommst du in den Himmel? Wenn wir Gottes Wort im Johannesbrief Glauben schenken, dann hängt die Antwort auf diese Frage mit davon ab, ob dein Leben ein Ausdruck von wahrer Liebe und wahrer Lehre ist. Einer Liebe, die Gott und sein Wort und die Geschwister von Herzen liebt, ohne das zu lieben, was die sündige Welt liebt. Und einer Lehre, die durch das Wirken des Heiligen Geistes am Evangelium festhält bis zum Schluss. Und wenn das auf dich zutrifft heute Morgen, dann sei ermutigt und bestärkt in deinem Glauben. Und wenn das heute Morgen noch nicht Realität ist für dich, dann kannst du Gott heute darum bitten, dass dies in deinem Leben Wirklichkeit wird. Lasst uns beten.